Don't run. Lauf nicht weg. At least not in the wrong direction. Oder wenigstens nicht in die falsche Richtung. Ehad. Don't hide. Versteck dich nicht. Don't shift blame. Und schiebe die Schuld nicht ab. You like this? Magst du das, Daniel? Ja, ich mag das. He likes it. Er mag es. Let's talk about it. Okay, wir werden darüber reden. Reinhard and Daniel is back. Daniel und Reinhard sind zurück. Das Dream Team. Das Dream Team. All right, let's talk about it. Okay, wir werden darüber reden. You know, I've learned in my walk with God. Wisst ihr, auf meinem Weg mit Gott habe ich gelernt, that God is extraordinary, kind, gracious and wonderful. Dass Gott unglaublich gütig, gnädig und einfach wunderbar ist. But there is three things God will not allow you to get away with. Aber da gibt es drei Dinge, die er dir nicht durchlassen wird. Run, hide, shift the blame. Wegzurennen, sich zu verstecken oder die Schuld abzuschieben. Look. What does religion do to us? Schau, was macht Religion mit uns? The first thing that religion always does is distort the image of God. Das erste, was Religion immer tut, ist das Bild Gottes zu verzerren. Once you have a distorted image of God, you will run, you will blame and you will hide when you sin. Und wenn du mal ein verzerrtes Bild von Gott hast, wirst du dich verstecken, wirst du wegrennen oder die Schuld abschieben. What happened in the Garden of Eden? Was ist im Garten Eden passiert? Adam and Eve sinned. Adam und Eva haben gesündigt. Once sin entered the world, und als die Sünde mal in die Welt gekommen ist, they obviously saw their own nakedness. Dann haben sie gesehen, dass sie nackt sind, haben das wahrgenommen. What did they do when they saw their own nakedness and realized that God is now present in the garden? Und was haben sie getan, als sie ihre eigene Nacktheit wahrgenommen haben und realisiert haben, dass Gott im Garten ist? They ran. Sie sind gerannt. Remember what God said? Möcht ihr euch erinnern, was Gott gesagt hat? Adam, where are you? Adam, wo bist du? Listen. Hör zu. I'm going to give you a golden key. Ich werde euch einen goldigen Schlüssel geben. God never asks you a question because he needs information. Gott wird dich nie dir nie eine Frage stellen, weil er Information braucht. The omniscient God knows everything. Der allwissende Gott weiß alles. Do you really think that God couldn't find Adam? Oder denkst du wirklich, dass Gott Adam nicht hätte finden können? Oh my God, where's Adam? He was here a minute ago and now he disappeared. Oh my God, wo ist Adam? Er war hier vor einer Minute und jetzt ist er weg. If that would have been the case, God would have simply told some angels to get him and find him. Wenn das wirklich der Fall gewesen wäre, hätte Gott den Engel gesagt, sie sollen ihn finden. So when God asked Adam, where are you? He didn't ask them because he wanted to find out where Adam was. Also als Gott Adam fragte, wo er war, dann war es nicht, weil er ihn finden wollte. He wanted Adam to see his own heart. Sondern er wollte, dass Adam sein eigenes Herz sehen konnte. And Adam did exactly that. Und das, genau das tat Adam. He revealed his heart to God. Er hat sein eigenes Herz Gott offenbart. When I saw you, I was afraid and I hid. Ja, als ich dich sah, da hatte ich Angst und ich habe mich versteckt. So look at this. Schau mal. Whenever we sin, wann immer wir sündigen, there are two ways to react. Da gibt es zwei Wege, wie wir reagieren können. Whenever we do things wrong, wenn wir etwas falsch machen, two ways to react. Da gibt es auch zwei Arten, wie wir reagieren können. One is the religious way and the other one is the true godly way. Der eine ist der religiöse Weg und der andere der richtige göttliche Weg. So the first thing they did is they hid themselves in the bushes. Also das erste, was sie getan haben, ist, dass sie sich in den Gebüschen versteckt haben. It is a ridiculous thought to hide from a God who knows everything. Es ist ein verrückter Gedanke, dass man sich von einem Gott, der alles weiß und kennt, verstecken will. But many times is exactly what people do. Aber so oft ist es genau das, was die Leute tun. They mess up, they do something wrong, and then they try to hide. Sie machen etwas falsch oder sie sündigen. Und dann versuchen sie, sich zu verstecken. God knows what you've just done. Aber Gott weiß ja, was du gerade getan hast. So why do we try to hide our stuff? Wieso versuchen wir nur, das zu verstecken, was wir getan haben? You know, I am so dreaming of a true living organic church doesn't live in hiding. Wisst ihr, ich träume von einer wahren, lebendigen, organischen Gemeinde, wo man sich nicht voneinander verstecken muss. Where we know one another the way we really are. We don't have to hide nothing. Wo wir einander so kennen, wie wir wirklich sind und wir uns nicht voneinander verstecken müssen. Love covers a multitude of sins. You don't have to cover your own sin. Wo Liebe eine Menge von Sünden bedeckt, wo wir uns nicht selber bedecken müssen. Didn't want Adam to hide. Und Gott wollte nicht, dass Adam sich versteckt. Neither did he want Adam to run away. He said, "Hey, where are you? Get out of your hiding place. Come back here to me." Er wollte auch nicht, dass Adam sich versteckt. Er sagte, "Hey, Adam, wo bist du? Komm aus deinem Versteck heraus. Komm zurück zu mir." And of course, he didn't want him to shift the blame. Und klar wollte er auch nicht, dass er die Schuld abschiebt. God did not accept it. Das hat Gott nicht akzeptiert. Hey, it's the wife. Hey, das ist die Frau. You gave it to me. Du hast mir diese Frau gegeben. Or it's a snake. Oder die Schlange. Hey, it's him. Oder er ist. Listen. Hör zu. Don't shift blame. Don't hide, don't run. Schiebe die Schuld nicht ab. Versteck dich nicht und renn nicht fort. When you mess up, wenn du einen Fehler machst, you need to run in a different direction. Dann musst du in eine andere Richtung laufen. When God said, "Adam, where are you?" God wanted to show something to Adam. Wenn Gott Adam fragte, wo bist du, dann wollte er Adam etwas zeigen. He didn't want to find out where Adam really was. Er wollte nicht herausfinden, wo er ist. What did he want to show Adam? Was wollte er Adam zeigen? This is so powerful. Das ist so kraftvoll. God wanted to show Adam this. Gott wollte dies Adam zeigen. When you mess up, there are two directions that you can run. You just ran in the wrong direction. Wenn du einen Fehler machst, da gibt es zwei Richtungen, in die du rennen kannst, und du bist gerade in die falsche Richtung gelaufen. I heard your voice in the garden. And I hid. Ich habe eine Stimme im Garten gehört und ich habe mich versteckt, sagt Adam. So look. Also schau. What does Hebrews chapter 4 tell us? Was sagt uns Hebräer Kapitel 4? Hebrews 4 verse 14 shows us exactly where we need to run to. Hebräer 4 Vers 15 sagt uns genau, wohin wir rennen sollen. Therefore, we have a great high priest that understands our weaknesses. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Because he's been tempted in every way, just like us, yet without sin. Sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Therefore, let us draw near with boldness. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten. Do you know what it means to come with boldness? It means to run. Wisst ihr, was es heißt, mit Freimütigkeit hinzutreten? Das heißt zu rennen, zu laufen, schnell hinzukommen. Go where with boldness. Wohin zu gehen mit Freimütigkeit? To the throne of grace to obtain mercy in the time of need. Zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnaden finden zu rechtzeitiger Hilfe. So I have a question. Ich habe eine Frage. When you don't do anything wrong, when you don't sin, do you need mercy? Wenn wir nichts falsch machen und nicht sündigen, brauchen wir Gnade. Was denkst du? Genau. Ich denke nicht. Nein. It's fine. Nein, weil die Gerechtigkeit ist ja da. If everything is correct, justice is just fine. Wenn alles richtig läuft, dann ist die Gerechtigkeit einfach da, genug. Mercy, you need mercy when you've messed up, when you sin. Aber Gnade brauchen wir, wenn wir gesündigt haben oder etwas falsch gemacht haben. When we sin, religion tells us, run from God. Wenn wir sündigen, dann sagt die Religion uns schnell, lauf von Gott weg. That's religion. That's the devil. That's a lie. Das ist Religion. Das ist der Teufel. Das ist eine Lüge. Yes, when we sin, we need to run, but in a different direction. Ja, wenn wir sündigen, dann sollen wir rennen, aber in eine andere Richtung. We run to the throne of grace. Wir rennen zum Thron der Gnade. And we say, Father, Father, Father. Und wir sagen, Vater, Vater, Vater. You sit on the throne of grace. Du sitzt auf dem Thron der Gnade. I'm not running away from you to hide because you know everything. Ich werde nicht weglaufen von dir, weil du weißt ja sowieso alles. I'm running to your throne. I need mercy. Ich renne zu deinem Thron. Ich brauche Gnade. I receive forgiveness. I receive kindness. I receive love. Ich empfange Vergebung. Ich empfange deine Güte, ich empfange die Liebe. You know, when we learn to run into the direction of the God who is kind and gracious and merciful when we sin. Wisst ihr, wenn wir gelernt haben, in die Richtung eines Gottes zu laufen, der gnädig, barmherzig und der vergibt, wenn wir sündigen, we're going to upset the religious people. Dann werden wir die religiösen Leute durcheinander bringen. Always. Immer. I remember, but 35 years ago. Ich erinnere mich, vor etwa 35 Jahren. I did something that was wrong. I shouldn't have done it. Da habe ich etwas gemacht, was nicht richtig war, und ich hätte es nicht tun sollen. I had a fight with a friend. Ich habe mit einem Freund gestritten. A great, great Christian friend. Und er war ein großartiger christlicher Freund. The fight wasn't very nice. I was wrong. Und der Streit war nicht wirklich schön und ich war im Unrecht. So here's what I did. Und hier ist, was ich getan habe. I realized that what I did was sinful. Ich habe realisiert, dass das, was ich getan habe, nicht richtig war, sündig war und dass ich nicht in der Liebe gewandelt bin. Und so bin ich schnell zu Gott gerannt. Und ich habe gesagt, Vater, ich habe gerade gesündigt. Danke, dass ich von dir Vergebung und Güte, Gnade und Liebe empfangen darf. Und dann bin ich zur Person gegangen und habe gesagt, hey, ich habe gesündigt, es tut mir leid, ich habe dir Unrecht getan, vergib mir. Und der Mann sagte, ja, okay. Und was ist passiert? In diesem Moment war ich die glücklichste Person, die du dir vorstellen kannst. Wie nie etwas passiert wäre. Und diese Person wurde sehr wütend auf mich. Deine Umkehr war nicht wirklich echt. If it would be real, you'd feel really bad for a while. Weil wenn es echt gewesen wäre, dann würdest du dich jetzt ein bisschen schlecht fühlen. Und ich sagte nein. You only feel bad when you run from God. Once you run to God, when you sin, you feel great. Weil du fühlst nur schlecht, wenn du von Gott wegrennst, aber wenn du mal zu Gott rennst, wenn du sündigst, dann fühlst du nachher gut. I said, listen, it's forgiven. There's nothing to talk about. Ich habe gesagt, hör zu, das ist vergeben, da gibt es nichts mehr darüber zu diskutieren. I've just obtained mercy from the throne of grace. I'm not going to wallow in self-pity and guilt and shame. Ich habe gerade Gnade empfangen vom Gnadenthron Gottes. Ich werde mich nicht in Selbstmitleid und Schuld und Scham wälzen. Religion always wants you to live with shame and condemnation, and that always happens when we run from God, when we sin. Aber die Religion will immer, dass wir uns in Schuld und Anklage wälzen, und das passiert immer, wenn wir weglaufen von Gott, anstatt zu ihm laufen. Run in the right direction, which is to the throne of grace. Und deshalb lauf, aber in die richtige Richtung, und das ist der Gnadenthron von Gott. Grab hold of mercy, kindness, forgiveness and love. Ergreife diese Gnade, diese Güte, diese Vergebung und diese Liebe. Stare at the throne of grace and the finished work of the cross. Und schaue, fokussiere dich auf dieses vollbrachte Werk am Kreuz und dieser Gnadenthron. And get on with life. Und dann mach weiter mit deinem Leben. Geh weiter. Get out of your bush. Komm heraus aus deinem Gebüsch. Take off your victory dress. Nimm diese Feigenblätterkleidung ab. And let the Lamb of God be your covering. Und lass das Lamm Gottes deine Bedeckung sein. So whenever you sin, so wenn auch immer du sündigst, quickly run. Dann lauf schnell in the right direction. In die richtige Richtung. To the throne of grace. Zum Gnadenthron Gottes. Wenn du das gemacht hast, did you like it? Hast du es gemacht? Ja. Daniel liked it. Also Daniel mochte es. If you like it, then just click the like. Wenn du es gemacht hast, dann klick den Like. Share it with your friends. Und teile es mit deinen Freunden. We love to read your comments, so please. Und wir lieben eure Kommentare, also kommentiert bitte. We do, don't we? Magst du, oder? Daniel, send some comments for Daniel's sake. Also schreib Daniel persönlich ein paar Kommentare. He loves to read his comments. Er liebt es, die Kommentare zu lesen. Thank you. Danke.